Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung wurde am 8. Juli im staatlichen Schauspieltheater in Pyongyang das revolutionäre Drama unter dem Banner des Sieges aufgeführt. Die führenden Kader der Partei, des Staates und der Armee, wie Kim Jong-nam, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitarbeiter der Partei und Militärorgane, des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen und in der Stadt Pyongyang, die Personen, die sich mit Kim Il-sung getroffen hatten und die verdienstvollen Leute besuchten das Theater. Das revolutionäre Drama unter dem Banner des Sieges hat es zum Inhalt, dass der Oberbefehlshaber Kim Il-sung während des vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieges mit seinen originellen militärischen Strategien und Taktiken sowie seiner eigenartigen Armeeführungskunst die groß angelegte sogenannte Neue Offensive der USA zugrunde gerichtet und sich dabei mit aller Liebe um sein eigenes Volk gekümmert hatte.